Vor allen Dingen enteignet der Orden sehr bald jeden, der in ihn eintritt. Es hat sich nach den Satzungen jeder, der sich hierzu entschließt, seiner Güter zu entledigen. Zitat: Dies ist sowohl von jenem eigenen Vermögen zu verstehen, welches er bei sich und anderen liegen hat, als auch von dem Rechte oder der Aussicht eines erhofften Vermögens. Zitat Ende. Alles, was das Ordensmitglied in Zukunft je noch ererben könnte, muss dem Orden genau angegeben werden. Diese Angaben werden sorgfältig gebucht. Der Prokurator muss aufmerksam verfolgen, wann etwa die Erbschaft fällig ist. Der Orden legt recht großen Wert darauf, vor der Außenwelt zu behaupten, dass die Schenkung alles Privatbesitzes an den Orden dem eintretenden Jesuiten völlig freistehe. Dabei wird aber reichlich deutlich gemacht, wie großen Wert der Orden auf die Schenkung an ihn selbst legt. Vor allem wird dem Jesuiten eingeschärft, dass er seinen Besitz nicht etwa seinen armen Verwandten geben darf. Es heißt in den Ordensgesetzen, Zitat: Das Evangelium gibt nicht den Rat, gib den Verwandten, sondern gib den Armen, damit sie auch allen ein besseres Beispiel geben, wie man die ungebührliche Liebe gegen die Eltern ablegen und die Nachteile einer ungehörigen Verteilung, welche aus der besagten Liebe folgt, aufgeben muss, und damit sie fester und beständiger in ihrem Berufe verharren, wenn die Möglichkeit zu einer Rückkehr zu den Eltern und Verwandten und selbst einer unpassenden Erinnerung an sie beseitigt ist. Zitat Ende. Sind so die Verwandten um ihr Recht gebracht und dadurch mit dem Jesuiten verfeindet und ist er voll entschlossen, sich vom Besitz zu trennen, so wird es Zeit, ihn dazu zu veranlassen, in dem Ordensgeneral selbst den Armen zu sehen, der beschenkt werden muss. Die Ordensgesetze sagen deshalb, Zitat: Und wenn die Eintretenden der Sozietät etwas schenken wollen, so sollen sie wissen, dass es vollkommener sei, wenn sie dieses der Disposition des Generals überlassen, als wenn sie es in kleinlicher Zuneigung speziellen Orden zuwenden. Zitat Ende. So weiß der Jesuit, was er auf seinem Wege zur Heiligung tun muss, und der General hat den ganzen Besitz. Auch durch Schenkungen bereichert sich der Orden dauernd. Hierdurch wuchs schon in den ersten Jahrzehnten sein Besitz sehr rasch. Der Wittelsbacher Herzog Wilhelm V. von Bayern zum Beispiel bedachte den Jesuitenorden so reich, dass er von ihm den Beinamen der Fromme erhielt. Es machte ja nichts aus, dass die Schulden und die Besteuerung des Volkes dadurch stark anwuchsen. Das Jesuitenkolleg in München zum Beispiel erhielt von ihm ein Jahreseinkommen von 2675 Gulden. Für die damalige Zeit, Ende des 16. Jahrhunderts, ein sehr großer Betrag. Außerdem wies er diesem Jesuitenkolleg noch die Zehnten von Einling und Edenhausen in Höhe von 3000 Gulden und außerdem das Kloster Ebersberg mit all seinen Einkünften und Ländereien zu. Das Einkommen der oberdeutschen Ordensprovinz aus dem Jahre 1656 betrug zum Beispiel 185.950 Gulden. Es vermehrte sich derart, dass bald darauf die Einkünfte nur noch in Geheimbüchern, Zitat, eingetragen wurden, um sie dadurch der Kenntnis der öffentlichen Behörden zu entziehen. Zitat Ende. Ganz ebenso war es auch in den anderen Wirtschaftsprovinzen. Die Reichtümer wanderten, sofern sie nicht nach Weisung des Generals an Ort und Stelle Verwendung fanden, in die Schatzkammer nach Rom. Die bisher gegebenen Beispiele der Erbguts- und Schenkungserwerbungen des Ordens können den Anschein erwecken, als ob dabei eine Spur sittlicher Grundsätze von Seiten des Ordens geherrscht hätte. Lesen wir aber die Monita Secreta mit ihren Anweisungen zur Bereicherung des Ordens und der Nutzbarmachung der religiösen Betätigungen für die wirtschaftliche Ausraubung der Gläubigen, so werden wir von dem Gegenteil belehrt. Wir sehen, dass wir es hier mit einem geschlossenen Raubsystem zu tun haben, wie es gerissener und unsittlicher nicht erdacht werden kann. Wir werfen daher einen weiteren Blick in diese grauenvollen Anweisungen für die eingeweihten Oberen Und dann blicken wir in die alten deutschen Gerichtshöfe, um zu sehen, wie treulich diese Monita Secreta von den Jesuiten befolgt werden. Wir beginnen mit der kennzeichnenden Anweisung der Behandlungsweise reicher Novizen. Zitat: Bis sie ihre Güter an die Gesellschaft abgetreten haben, soll ihnen nichts abgeschlagen werden. Aber nachdem sie es getan haben, soll man sie ertöten wie die übrigen, wobei man doch noch immer die Vergangenheit berücksichtigen muss. Zitat Ende. Nach ebenso edlen Grundsätzen hat auch die seelsorgerische Tätigkeit für wirtschaftliche Ausraubung den Katholiken gegenüber stattzufinden. Zitat: Die höchsten Summen muss man stets von den Witwen herauszuschlagen suchen, indem man ihnen unsere große Notlage immer wieder anzeigt. Zitat Ende. Es folgen nun genaue Vorschriften, wie die reichen Witwen durch ihren Beichtvater, natürlich müssen reiche Katholiken einen jesuitischen Beichtvater haben, immer mehr von der Welt abzusondern, wie sie durch Dienstboten oder andere Persönlichkeiten zu bespitzeln und für die Gesellschaft Jesu günstig zu stimmen sind. Eine Wiederverheiratung soll mit allen Mitteln verhindert werden. Zitat: Man soll die Vorzüge und das Glück des Witwenstandes rühmen, man soll ihnen, den Witwen, versichern und sich gleichsam dafür verbürgen, dass auf diese Weise ein ewiges Verdienst und das sicherste Verdienst erworben werden könne, um den Strafen des Fegefeuers zu entgehen.